Da kam zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wollt ihr nun schlafen und ruhen? Die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünde Hände überantwortet. Lasset uns gehen, siehe, hier ist da, der mich verrät. Und als noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Sternen von den Hohenpriestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi! Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Thank you. der Stund sprach Jesus zu den Scharen. Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Scherben und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich doch täglich bei euch gesessen, habe gelehret im Tempel und ihr habt mich nicht begriffen. Aber was ist alles geschehen, was erfüllt würden die Schrift der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Thank you. aber Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas. Dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten und fanden keines. Der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen? Aber Jesus schwieg stille. Der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommet in den Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Ihr habt Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Speieten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Thank you.